Auf der anderen Seite der Nachrichten wartet gleich der Bayern 2 Radio-Krimi. Kommt heute von Aldous Huxley und heißt Das Lächeln der Gioconda. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. 20 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Lersch. Die Übersicht. Umweltschützer kritisieren CO2-Vorschläge der EU-Kommission. Vogelgrippegefahr ist noch nicht gebannt. Schauspielerin Karin Dohr ist gestorben. Das Wetter, nachts örtlich etwas Regen, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Brüssel. Umweltschützer und Grüne kritisieren die Vorschläge der EU-Kommission zum Spritverbrauch der neuen Autogenerationen. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament Harms sagte, ganz offensichtlich hätten die Vertreter der Autoindustrie bei der EU-Kommission ganze Arbeit geleistet. Statt 30% Reduktion des CO2-Ausstoßes bis 2030 seien 60% nötig, um einen angemessenen Beitrag zu den Pariser Klimazielen zu leisten. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes Krautsberger forderte 70% weniger. Berlin. Die künftige Bundesregierung hat nach Ansicht der Wirtschaftsweisen durchaus Spielraum für Steuerentlastungen. Wie es im heute vorgelegten Jahresbericht des Sachverständigenrates heißt, wäre ein Umfang von 30 Milliarden Euro möglich. Die Experten empfehlen, vor allem mittlere Einkommen zu entlasten, indem die kalte Progression abgebaut wird. Auch solle der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft werden. Brüssel. Die NATO verstärkt erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder ihre Kommandostrukturen. Die Verteidigungsminister der Allianz einigten sich bei einem Treffen in Brüssel auf den Aufbau von zwei neuen Planungs- und Führungszentren. Eines der neuen Hauptquartiere soll Truppenverlegungen innerhalb Europas führen. Das zweite soll Marineeinsätze im Atlantik steuern können, um im Kriegsfall den Seeweg zwischen den USA und Europa freizuhalten. Die Pläne sind eine Reaktion auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands. Greifswald. Die Gefahr eines erneuten Ausbruchs der Vogelgrippe ist auch ein Jahr nach dem ersten Nachweis des Erregers in Deutschland noch nicht gebannt. Das Friedrich-Löffler-Institut aktualisierte seine Risikobewertung und setzte das Einschleppungsrisiko durch Wildvögel auf wahrscheinlich hoch. Laut einer Sprecherin des Instituts begünstigt der nahende Winter die Verbreitung des Erregers. Durch den Vogelzug kämen zudem wieder mehr Wildvögel an den Rastplätzen eng zusammen. München. Die Schauspielerin Karin Dohr ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das hat die Komödie im Bayerischen Hof mitgeteilt. Karin Dohr wurde Millionen Zuschauern als Bond-Girl bekannt in Man lebt nur zweimal. Außerdem spielte sie in Alfred Hitchcocks Film Topaz mit. Das Wetter in Bayern, in der Nacht bewölkt bis trüb, besonders in Teilen Nord- und Ostbayerns etwas Regen, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Morgen in den Alpen etwas Sonne, sonst trüb bei 6 bis 10 Grad. Freitag und Samstag bewölkt und Freitag vor allem im Norden, am Samstag bayernweit zeitweise Regen. Höchstwerte tagsüber 5 bis 10 Grad. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Das Lächeln der Gioconda ist eine 1921 veröffentlichte Kurzgeschichte des englischen Schriftstellers Aldous Huxley. Huxley schrieb sie später zu einem Theaterstück um, der Vorlage für das Hörspiel, das wir Ihnen in den folgenden 55 Minuten präsentieren. Die Geschichte spielt auf dem Landsitz von Henry Hutton, dessen reiche und einstmals schöne Frau Emily seit Jahren durch eine schwere Krankheit ans Bett gefesselt ist. Ein Umstand, der Henrys Leben schwer belastet. Als Emily plötzlich verstirbt, werden unangenehme Fragen laut. Noch ein wenig Portwein, Janet? Nur einen Tropfen. Danke, danke, genug. Zum Wohl. Ach, Schwester, hat sie das Stück Huhn gegessen? Kaum ein paar Bissen, das war alles. Es tut mir so leid, dass Emily nicht wenigstens zum Essen herunterkommen konnte. Hoffentlich geht's ihr bald besser. Schwester? Bitte? Wir sind in schrecklicher Verlegenheit. Vaters Fliegerin hat uns soeben mitgeteilt, dass sie uns verlassen will. Sie wissen nicht zufällig jemand, der die Stelle übernehmen und zu uns kommen würde? Wir gehen nicht gern zu gelähmten Patienten, besonders nicht zu Männern. Sie sind meist so schwer zu heben. Aber ich sage Ihnen, was ich tun werde, Miss Spence. Ich gehe heute Nachmittag aus, da werde ich im Vorbeikommen ins Krankenhaus sehen und mit der Oberschwester sprechen, ob sie jemand weiß. Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Ach, übrigens, Mr. Hutton, es ist Ihnen doch hoffentlich recht, wenn ich erst spätabends zurückkomme. Mrs. Hutton sagt, sie hat nichts dagegen. Warum fragen Sie dann mich? Und wenn Sie mich entschuldigen wollen, Miss Spence, ich möchte dies unserer armen Kranken hinaufbringen. Sie wollen ihr doch nicht am Ende von diesen Johannisbeeren geben. Warum denn nicht? Erinnern Sie sich nicht, was Dr. Liebert sagte? Nichts, was Schalen oder Kerne hat. Ich bin dafür, Mrs. Hutton essen zu lassen, worauf sie Lust hat. Na schön, tun Sie, was Sie glauben. Aber geben Sie mir nicht die Schuld, wenn es ihr schadet. Oft kommt sie mir vor wie ein Drachen. Arme Person. Sie hat nicht viel Anziehendes. Und dabei hat Emily förmlich einen Narren gefressen an dem Frauenzimmer. Also bin ich lebenslänglich zu ihr verurteilt und muss mir jede Mahlzeit von ihr vergiften lassen. Ich frage mich oft, was ich täte, wenn ich krank wäre und einsam und das Gefühl hätte, dass niemand wirklich etwas an mir liegt. Ich glaube, ich würde Selbstmord begehen. Man begeht nicht Selbstmord, weil man einen Grund hat, sich umzubringen. Man tut's, weil man eben zufällig so veranlagt ist. Also, ich hoffe, falls ich je fühlen sollte, dass ich im Wege bin, ich würde stark genug sein, mich zu beseitigen. Mary bringt den Kaffee. Die gnädige Frau möchte ihr Riechsalz. Hat sie einen Anfall? Nein, Mr. Hutton, sie möchte nur ihr Riechsalz. Sie möchte nur ihr Riechsalz. Manchmal möchte ich nur nach Patagonien und nie mehr zurückkommen. Also, trinken wir den Kaffee. Lassen Sie mich einschenken, Henry. Ich bin doch schon so neugierig auf das neue Bild, das Sie mir doch zeigen wollten. Also gut, ich werde es inzwischen auf die Staffelei stellen. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen werden. Emily nimmt doch Zucker, nicht wahr? Ich mache ihr nämlich auch einen Kaffee. Geben Sie ihr aber nicht zu viel. Sie hat immer gern etwas, was den Geschmack ihrer Medizin wegnimmt. Ich lege ihr noch einen Würfel extra auf die Untertasse. So, hier ist das Bild. Nein, nicht diese Tasse. Das ist Emilys Kaffee. Den könnten Sie gar nicht trinken, so süß ist er. Ich bringe ihn dir dann hinauf. Doch erst will ich Ihnen das Bild erklären. Nun, wie geht's unserer Patientin, Schwester? Ach, so gut man es eben erwarten kann unter den Umständen. Ich werde ihr den Kaffee gleich mit ihrer Medizin hinauftragen, wenn Sie erlauben. Ich möchte den Autobus um 2.45 Uhr erreichen. Lassen Sie nur, Schwester, wenn Sie Eile haben, ich mache das schon. Nein, Mr. Hutton, das ist wirklich nicht nötig. Trinken Sie auch eine Tasse Kaffee, Sie haben gerade noch Zeit. Ich weiß nicht, das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Hutton. Ich bin gleich wieder zurück. Danke. Die arme Mrs. Hutton. Ja, wenn das Herz in einem solchen Zustand ist, da kann es vermutlich jeden Augenblick mit einem aus sein. Ich denke dabei nicht so sehr an Ihre Gesundheit, sondern an Also ich könnte Ihnen Sachen erzählen, Miss Spence, Sachen, dass Ihnen die Haare zu Berg stehen würden. Was für Sachen? Wenn ich an dieses arme Engelsgeschöpf denke. Ja, ja. Als ich Emily kennenlernte, war sie eine gefeierte Schönheit. Es ist ihr nichts geblieben. Nichts, was ihr das Leben lebenswert machte. Es ist ein Wunder, dass er nicht mit einer anderen davon ist. Das tät er nicht. Dazu ist er zu anständig. Sie meinen, er weiß ganz gut, warum er bei ihr bleibt. Sie hat doch so viel Geld. Es hat gar nichts damit zu tun. Er ist nicht von ihrem Geld abhängig. Er ist selber reich genug. Je reicher Leute sind, desto mehr liegt ihnen am Geld. Hat Mrs. Hutton einen Verdacht? Ich meine, glaubt sie, dass da eine andere ist? Oh, so geschickt ist er schon, dass alles schön geheim bleibt. Aber ich sage Ihnen, wir wären von gar nichts überrascht. Mrs. Hutton scheint ja sehr eingehend mit Ihnen darüber gesprochen zu haben. Also, meine Liebe, Sie brauchen nicht eifersüchtig zu sein. Es gibt niemanden, den sie so gern hat wie Sie. Das hat sie mir oft und oft gesagt. Aber jetzt muss ich wirklich gehen, Miss Spence, wenn ich den Autobus noch erreichen will. Und wenn Sie von jemand hören, der meinen Vater betreuen könnte... Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Wir werden schon jemand für ihn finden. Nein, was sagen Sie dazu? Dieser Esel von einem Gärtner, dieses giftige Zeug zum Unkraut vertilgen herumstehen zu lassen, wo die Hunde dazu können. Aber das sieht zu einem Tölpel von Mann ähnlich. Manchmal denke ich mir, es wäre ganz gut, die Männer überhaupt abzuschaffen. Aber jetzt muss ich wirklich... Also, wie gefällt Ihnen das Bild? Es ist wirklich wunderschön. Sehen Sie sich diese Gestalt auf diesem Bild von Modigliani an. Vollkommen flach. Und doch ist die ganze Modellierung da. Man weiß, dass eine dritte Dimension da ist. Manche Menschen sind ebenso. Sie sind scheinbar flach und doch ahnt man Tiefe und Volumen und seelische Räumlichkeit. Also, so ein Mensch sind auch Sie. Ich weiß nicht. Soll ich mich geschmeichelt fühlen oder beleidigt? Beides. Und keins von beiden. Sie sind meine geheimnisvolle Joconda. Erinnern Sie sich an eine junge Person, die aus Indien zurückgekommen war? Eine sehr schöne und bezaubernde junge Person. Das hat nichts damit zu tun. Sie haben sich die Mühe genommen, ihr zu erklären, was Bilder einem zu sagen haben und so weiter. Ich beginne mich zu erinnern. Aber sie hat nie aufgehört, sich zu erinnern. Das ist der Unterschied. Wissen Sie, was Sie für mich getan haben, Henry? Sie haben eine Tür geöffnet und dann war alles da, was ich nur vom Hören sagen kannte. Ja. Und Sie haben gar nichts von dem gefühlt, was ich dabei fühlte. Wie hätte ich das können? Ich habe ja nicht die besten Jahre meines Lebens in einer indischen Garnisonsstadt verbracht. Entschuldigen Sie, Mr. Hutton. Die gnädige Frau lässt sagen, Sie möchten für eine Minute hinaufkommen. Sagen Sie ihr, ich komme später. Die gnädige Frau möchte, dass Sie jetzt zu ihr kommen. Also gut, gut. Entschuldigen Sie, Janet. Ich bin gleich wieder hier. Ich muss sowieso schon gehen. Nein, bleiben Sie noch, bis ich zurückkomme, bitte. Selbstverständlich. Teddy. Teddy. Was wollen Sie hier? Oh, verzeihen Sie. Suchen Sie jemand? Ja, Mr. Hutton. Erwartet er Sie? Nein, eigentlich nicht. Aber er weiß, wer ich bin. Warum sind Sie nicht zur Haustür herein und haben geklingelt? Ich bin durch den Garten gekommen. Es war kürzer. Ich meine, wenn ich... Es war natürlich nichts, nur wieder so ein grundloses Getue. Miss Mead, was für eine nette Überraschung. Ich glaube, Sie kennen Miss Spence nicht. Miss Mead sammelt Spenden für das Heim für verkrüppelte Kinder. Ich habe den Scheck für Sie bereit, Miss Mead. Oh, danke schön. Das Einzige ist, dass ich das Geld gerne für Fälle von Kinderlähmung bestimmt hätte. Ich habe mich nicht recht ausgekannt, welches Formular da auszufüllen ist. Sie entschuldigen doch, Janet. Sagen Sie, Emily, ich lasse Sie für die Einladung danken. Und wie leid es mir tut, dass Sie nicht mit uns essen konnte. Gewiss, das werde ich. Nein, nein, nein, bemühen Sie sich nicht. Ich bin schon hinaus. Guten Tag, Miss Mead. Guten Tag. Ich rufe morgen bei Ihnen an und dann vereinbaren wir einen Abend für die Schachpartie mit Ihrem Vater. Ja, ja, tun Sie das. Du kleine Idiotin. Teddy. Ich bin sehr böse auf dich. Du weißt ganz gut, dass du nicht hierher zu kommen hast. Ich weiß, Teddy. Mein Glück, dass ich diese paar Drucksachen dort liegen habe. Oh, du warst großartig, Teddy. Verkrüppelte Kinder. Da gibt's nichts zu lachen. Wenn du die Schläge kriegen würdest, die du verdienst, wärst du selber ein verkrüppeltes Kind. Teddy, liebst du mich? Wie wär's, wenn du heute Abend mit mir essen kämst? Oh, das wäre schön. Gut, aber vorher musst du mir etwas versprechen. Ja. Nie wieder hierher in dieses Haus zu kommen. Es ist sinnlos und es ist gefährlich. Darum darfst du es einfach nicht. Schon gut. Ich verspreche es. Mary! Gnädiger Herr? Wenn jemand nach mir fragen sollte, ich esse heute Abend mit dem alten Mr. Johnson, um das Kriegerdenkmal zu besprechen. Dr. Libert, was machen Sie denn noch so spät hier? Geht es meiner Frau am Ende schlecht, hä? Das Mädchen hat versucht, Sie bei Mr. Johnson telefonisch zu erreichen. Aber dort wusste man nichts von Ihnen. Nein, ich war verhindert. Ich hatte einen Motordefekt. Ihre Frau hat immer wieder nach Ihnen verlangt. Ich gehe gleich zu ihr hinauf. Ich fürchte, es ist zu spät. Zu spät? Ja, wahrscheinlich schläft sie schon. Es geht ihr auf Mitternacht. Ihre Frau hat vor ungefähr 4 Stunden einen Herzanfall gehabt. Bis ich herkam, war alles schon vorbei. Wie es das Unglück wollte, hat die Pflegerin ihren Ausgang gehabt. Der einzige Mensch, der bei ihrer Frau war, außer dem Dienstmädchen, war Janet. Also ist doch wenigstens Janet gerufen worden. Es muss ein großer Trost für ihre Frau gewesen sein, dass sie bei ihr war. Sie sieht so ruhig aus, so schön. Man fühlt, dass sie endlich heimgekehrt ist. Diese Herzanfälle, die verursachen ein so grässliches Angstgefühl. Nackte, tierische Todesangst. Ich verstehe es nicht. Sie hat in den letzten Tagen gar nicht über ihr Herz geklagt. Es kam ganz plötzlich. Sie hatte einen heftigen Anfall von Erbrechen am Nachmittag. Und er hat dem Herzen den Rest gegeben. Wie mir das Mädchen sagt, hat ihre Frau Johannisbeeren gegessen. Sie wollen doch nicht sagen, dass die ihren Tod verursacht haben. Mittelbar, ja. Ich habe genaue Vorschriften gegeben. Schwester Braddock hat es beliebt, sie zu ignorieren. Johannisbeeren sind so ziemlich das Letzte, was ich Mrs. Hutton zu essen erlaubt hätte. Sie glauben, es waren die Johannisbeeren? Sie hat nichts sonst gegessen, was eine solche Reaktion hervorrufen könnte. Wenn das Herz in einem solchen Zustand ist, darf man nicht die kleinste Unvorsichtigkeit riskieren. Ich werde zu ihr hinaufgehen. Was beabsichtigen Sie in der Sache zu tun, Dr. Libert? Ja, eigentlich müsste ich Schwester Braddock bei ihrer Organisation anzeigen. Merkwürdig. Sie ist eine wirklich erstklassige Pflegerin. Und da tut sie auf einmal etwas, das ganz und gar unentschuldbar ist. Ich glaube, ich weiß, warum sie es getan hat. Vermutlich hat sie ihre Patientin zu gern gehabt. Ja, sie war Emily wirklich außerordentlich zugetan. Mit dem Ergebnis, dass sie den Tod der Person verschuldet, der sie so zugetan ist. Du lieber Gott. Ich sollte vielleicht gehen und es ihr sagen. Glauben Sie nicht? Ja, tun Sie das. Ich werde hier auf Hutton warten. Es ist furchtbar, Doktor. Soll ich Ihnen sagen, wo ich heute Abend war? Ich glaube, das ist nicht nötig. Was tun Sie denn? Nur einen Augenblick. Ich muss ein paar Zeilen schreiben. Also, ich muss gehen. Ich habe morgen einen schweren Tag vor mir. Seien Sie so gut und werfen Sie diesen Brief in einen Briefkasten im Vorbeigehen. Es ist wichtig. Miss Doris Mead. Ich kann nicht glauben, dass jemand, der Doris heißt, gar so wichtig sein kann, Hutton. Sehr wichtig, wenn es sich um den Abschied handelt. Ach so. Dann werde ich bestimmt nicht vergessen. Sie haben ganz recht. Man weiß nicht, wie man in einem Monat denken oder fühlen wird. Sie werden weise im Alter. Auf Wiedersehen, Hutton. Ich komme morgen vorbei. Auf Wiedersehen, Libert. Und danke für alles, was Sie für mich getan haben. Janet, nun, wie ist's? Was sagt sie? Sie ist Ihnen sehr dankbar, Dr. Libert. Und Sie werden eine neue Pflegerin haben, hoffe ich. Sobald Henry Sie weggehen lässt. Je eher, desto besser, soweit es auf mich ankommt. Gut. Also, auf Wiedersehen, Janet. Auf Wiedersehen. Haben Sie endlich die Verbindung mit London? Es scheint ja Hochbetrieb zu sein. Ja, ich warte. Hallo? Ich möchte ein Doppelzimmer für heute Abend. Ja, mit Bad. Auf den Namen Hutton. Ja, ich werde kaum vor 10 oder halb 11 kommen. Danke. Hallo. Janet, ich habe Sie gar nicht gehört hereinkommen. So eine nette Überraschung. Ich bin die Überraschte. Ich dachte, Sie sind in Cornwall. Ich musste unerwartet nach London und da wollte ich die Gelegenheit benutzen, unterwegs hier ein bisschen einzubrechen. Ohne uns wissen zu lassen, dass Sie hier sein werden? Meine Liebe, ich hatte einfach keine Zeit mehr. Ich musste mich in solche Eile entschließen. Übrigens fahre ich nur durch und übernachte in der Stadt. Wie haben Sie denn nur gewusst, dass ich hier bin? Ich? Ich wollte nach dem Abendessen noch ein bisschen an die Luft und da habe ich Licht hier im Haus bemerkt und bin über den Zaun gestiegen. Ein Einbruch. Aber ich bin entzückt. Setzen Sie sich doch. Darf ich? Ich bleibe nicht lange. Ich hoffe, Sie werden nicht vom Regen erwischt werden. Es sieht nach einem Gewitter aus. Ja, es ist ganz gut, dass Sie gekommen sind, Janet. Es erspart mir, einen Brief zu schreiben und auf das Postamt zu gehen, um Ihnen etwas zu schicken. Darf ich Ihnen dies schenken? Aber Henry, das ist ja Emilys Armband. Ich weiß niemand, der ein größeres Recht darauf hätte als Sie. Emilys beste Freundin. Der Mensch, der mehr für Sie getan hat als jeder andere. Nein, Henry, ich kann nicht. Ich bin gekränkt. Wenn Sie es nicht annehmen. Wollen auch Sie, dass es mir gehören soll? Natürlich will ich das. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass es zu viel ist. Zu viel? Es ist lange nicht genug. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Sie erlauben doch, dass ich meinen Schreibtisch ordne, während wir plaudern? Natürlich. Haben Sie das gehört? Wie lange werden Sie noch wegbleiben, Henry? 2, 3 Wochen, so ungefähr, vielleicht ein wenig länger. In der letzten Zeit hat sich Verschiedenes ergeben. Ich werde vielleicht eine Zeit lang in der Stadt bleiben müssen. Ich liebe Gewitter. Sie nicht auch? Offen gesagt, nein. Himmel, das ist ja wie die Ouvertüre zu Wilhelm Tell. Sehen Sie sich nur die Bäume an. Wie sie sich winden. Wie sie ringen. Als versuchten sie sich zu befreien. Aber sie können es nicht. Sie sind festgehalten. Verflucht nochmal, Stromausfall. Es muss in der Nähe eingeschlagen haben. Wohin gehen Sie, Henry? Eine Lampe holen. Ach, nein, nicht nein. Warum denn? So kann man die Blitze viel besser sehen. Ich kann nirgends Streichhölzer finden. Es regnet. Da sind welche, Gott sei Dank. Es ist, wie wenn jemand alles in sich verschlossen halten muss und dann plötzlich bricht es aus ihm hervor. Sie müssen doch auch wissen, wie das ist, Henry. Wissen, wie was ist? Das eine verheimlichen zu müssen, das einem das Wichtigste ist. Gezwungen sein, eine Lüge zu leben. Das könnte es aber endlich auf. Man lebt nicht glücklich, wenn man eine Lüge lebt. Kann man nicht, ich weiß nicht. Ach Gott, wie ich das hasse. Sie haben ganz recht. Ich bin alles eher als glücklich in diesem Augenblick. Na, Sie können es ins Scherzhafte ziehen, wenn Sie wollen. Aber ich weiß, was Sie durchgemacht haben, Henry. Diese Abgeschlossenheit, diese seelische Einsamkeit. Ich weiß, wie das sein kann. Ja, ja, Ihr armer Vater. Es muss manchmal recht schwer für Sie gewesen sein. Sehen Sie, dass ich begreife, was Sie durchgemacht haben. Emily, dieser Engel. So lieb und gut. Von einer so rührenden Kindlichkeit. Aber sie war keine Gefährtin für einen Mann wie Sie. Es ist gerade über uns. Das ist herrlich. Es ist wie eine Leidenschaft. Ach, also Janet, Sie lesen zu viele Romane. Leidenschaft, Leidenschaft. Henry, jetzt sind wir frei. Wir brauchen uns nicht mehr zu verstellen. Verstellen? Ich habe versucht, es zu verbergen. Aber Sie müssen das doch schon immer gewusst haben, Henry. Genauso wie ich es von Ihnen wusste. Von mir? Ja, natürlich. Ich wusste, was Sie empfanden. Ich wusste, Sie würden es nie eingestehen. Aus Ehrgefühl, aus Pflichtgefühl. Ich habe Sie dafür bewundert, Henry, wenn ich auch darunter gelitten habe. Ihre kleinen Scherze, hinter denen Sie sich immer versteckten. Und wie vorsichtig ich immer sein musste, nie über uns selber zu sprechen. Immer nur über Bücher, Bilder, Musik. Wir waren ganz gute Schauspieler. Aber jetzt ist kein Theaterspielen mehr nötig. Es hat so lange gedauert. Henry, Sie waren mir so viel. So viel. Aber Janet, hören Sie mich an. Es ist unmöglich. Henry, Sie haben vergessen. Wir können tun, was wir wollen. Jetzt. Wir brauchen an niemanden mehr zu denken. nur an uns selbst. Janet, Janet, Sie verstehen nicht. Da ist etwas... Verzeihen Sie mir, Henry. Meine liebe Janet, sprechen wir nicht mehr davon. Sie sind überreizt. Das macht das Gewitter. Ah ja. Ich hätte wissen müssen, wie sehr Sie fühlen. Es ist noch viel zu nah. Zu schmerzlich. Die arme Emily. Emily? Ihr Gesicht. Ich glaubte, die Erinnerung ausgelöscht zu haben. Da rede ich von uns. Es ist kein Wunder, dass sie verstört hat. Das Gewitter scheint sich zu verziehen. Es regnet auch nicht mehr so stark. Henry, nicht wahr? Das wird doch keinen Unterschied machen. Für später. Für später? Wenn der Schmerz einmal vergangen ist. Wenn wir wieder an uns selbst denken können. Ach. Ach so. Janet, Janet, hören Sie. Ich glaube, ich sollte Ihnen etwas sagen. Während ich jetzt in Cornwall war... Ja? Während Sie jetzt in Cornwall waren? Also, um es kurz zu sagen, ich habe geheiratet. Sie haben geheiratet. Gott sei Dank, das Licht ist wieder da. Nicht wahr? Wir bleiben doch Freunde, Janet. Natürlich bleiben wir Freunde. Bessere als je. Wie komisch das erscheinen wird, wenn wir einmal daran zurückdenken werden. Der kleine Scherz, den Sie sich mit mir erlaubt haben. Und der kleine Scherz, den ich mir mit Ihnen erlaubt habe. Der Scherz? Aber selbstverständlich. Sie haben doch nicht geglaubt, dass es mir ernst war. Oder? Ja? Nein. Nein, natürlich nicht. Ja, dann werde ich das Vergnügen haben, Sie kennenzulernen. Ihre süße kleine... wie heißt sie übrigens? Doris. Ihre süße kleine Doris. Wann werden Sie sie... Wer ist das? Hatten, sind Sie hier? Ja, Dr. Liebert, kommen Sie doch herein. Danke. Ich bin dem Unwetter gerade noch entkommen und habe unter Ihrem Vordach Schutz gefunden. Raten Sie einmal, was sich Henry aus Cornwall mitgebracht hat, Dr. Liebert. Lassen Sie mich nachdenken, was man aus Cornwall mitbringt. Ich scheine mich an Briefbeschwerer aus Malachit zu erinnern. Nein, aus Serpentin, so heißt das Zeug doch. Es ist kein Briefbeschwerer. Es ist lebendig. Lebendig? Man konnte in Vollmaß ganz prachtvolle Papageien bekommen. Es ist ein Säugetier. Ach, Janet. Na, etwa nicht? Ein Säugetier, also sagen wir, ein Pony, ein Hund, ein Äffchen. Nein, eine Frau. Darf ich mich empfehlen? Gute Nacht. Da sollte ich Ihnen wohl gratulieren, Hatten. Ich danke Ihnen. Und doch habe ich den Brief eingeworfen, den Sie mir damals mitgaben. Höchst auftragsgetreu. Es war also nicht so unwiderruflich, wie Sie dachten. Nein, es war es nicht. Es gibt so etwas wie Willensfreiheit und man kann seinen Willen dazu benutzen, seinen Eigenwillen loszuwerden. Stimmt. Und darum haben Sie geheiratet. Aber es gab auch noch andere Gründe. Ein Kind? Das war einer dieser Gründe. Gott sei Dank. Das ist die beste Neuigkeit, die ich je von Ihnen gehört habe. Aus Ihnen wird doch noch ein Mensch werden. Machen Sie Janet gegenüber lieber keine Erwähnung davon. Noch für eine Weile nicht jedenfalls. Selbstverständlich nicht. Sie wird natürlich bald genug dahinter kommen. Nicht so bald. Doris und ich fahren in 2 Tagen ins Ausland. Ich wollte niemand etwas wissen lassen, aber nach der zufälligen Begegnung heute Abend, ich hatte das Gefühl, ich musste Janet von unserer Heirat sagen. Hallo? Oh, du bist's. Ja? Entschuldigen Sie, Henry, dass ich nochmals... Ach, Doktor, gut, dass Sie da sind. Ich bin auf dem Heimweg unserer Schwester begegnet, die Sie um ein Medikament für meinen Vater bittet. Ja, Doktor, ich dachte... Ja, hallo? Nein, bleib, wo du bist. Ich werde dich mit dem Wagen holen kommen. Das war meine Frau. Sie ist Bekannte besuchen gegangen. Und jetzt fließen ganze Bäche auf den Wegen. Ich muss hin und sie abholen. Kann ich Sie mitnehmen, Liebert? Danke, ich gehe lieber noch ein paar Schritte. Ich komme Anfang nächster Woche nach Ihrem Vater sehen. Bitte, Schwester, hier sind die Schlaftabletten. Danke, Herr Doktor. Gute Nacht. Ein langer Schlaf wird Ihrem Vater guttun. Ich danke Ihnen, Schwester. dass Sie sich so um meinen Vater sorgen. Nicht der Rede wert. Wissen Sie, es kommt mir zwar nicht zu, etwas zu sagen, aber wenn Sie mich fragen, ich finde es empörend. Zu heiraten keine 6 Wochen, nachdem das arme Engelsgeschöpf den letzten Atemzug getan hat. Nehmen Sie es nicht zu schwer. Mir wird buchstäblich übel bei dem Gedanken. Er hat mir erzählt, dass er Sie schon mehrere Monate kannte. Das heißt, dass er schon während Emily noch am Leben war. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Sie wollten mir nicht glauben. Aber Sie sehen? Ja. Es muss eine große Erleichterung für ihn gewesen sein. Was? Dass sie gestorben ist? Er hat doch die andere heiraten wollen, nicht? Vielleicht hat er sie heiraten müssen. Sie meinen, weil sie... Ich könnte drauf wetten. Aber zum Glück, für die beiden ist sie gestorben. Gerade im richtigen Augenblick. Gerade im richtigen Augenblick? Miss Spence, Sie glauben doch nicht... Was? Warum hat er mich ihr damals nicht ihre Medizin hinaufbringen lassen? Das hat er doch sonst nie getan. Er wusste, dass Sie Eile hatten. Ich fand das sehr nett von ihm. Nett von ihm? Nein, Miss Spence. Er hat immer nur getan, was ihm passt. Er hat ihr damals die Medizin selber hinaufgetragen, weil er einen Grund dazu hatte. Sie wollen doch nicht am Ende sagen, dass er etwas hineingetan hat. Nein, das ist ja lächerlich. Erinnern Sie sich, da auf der Terrasse, die Blechbüchse. Und auf dem Etikett gedruckt, giftig enthält Arsenik. Was reden Sie nur? Arsenik ruft Erbrechen hervor, ganz fürchterliches. Ich habe Fälle gesehen. Also darum hat er so ein Geschrei gemacht wegen der Johannisbeeren, nur um sich ein Alibi zu verschaffen. Sie sind ja verrückt. Je mehr ich drüber nachdenke, desto böser sieht's aus. Warum ist es gerade an dem Tag geschehen, wo ich Ausgang hatte? Welchen Unterschied hat das gemacht? Welchen Unterschied? Wenn ich hier gewesen wäre, hätte es nicht passieren können. Ich habe Fälle von Arsenikvergiftung gesehen. Ich hätte die Symptome gleich erkannt. Aber was tut er da? Sucht sich den Tag aus, wo er weiß, dass ich erst spät abends zurückkomme. Sie reden sich in Aufregung und bilden sich alles Mögliche ein. Ich sag Ihnen, Miss Spence, ich bin meiner Sache so sicher, als hätte die Leichenöffnung schon stattgefunden. Die Leichenöffnung? Ja, die Leichenöffnung. Ich weiß, an wen ich mich zu wenden habe. Und angenommen, es wird etwas in der Leiche gefunden? Dann wird festgestellt werden müssen, durch wen es dorthin gekommen ist. Und darauf gibt es nur eine Antwort. Nur eine Antwort? Ja. Und hier ist sie. In Person. Wenn es weiter so regnet, werde ich anfangen, eine Arche zu bauen. Also, meine liebe Janet, dies ist Doris. Guten Abend. Tatsächlich haben Sie sie schon einmal getroffen. Erinnern Sie sich? Die verkrüppelten Kinder. Es war ein guter Witz, ne? Oh. Ja. Und das hier ist Schwester Braddock, Pflegerin bei General Spence. Guten Abend, Mrs. Hutton. Guten Abend. Ich habe 2 Jahre lang Mr. Huttons Gemahlin betreut, bevor sie starb. An ihrer Stelle hätte ich mich vielleicht ein wenig anders ausgedrückt. Ich darf sie doch Doris nennen, nicht wahr? Oh. Wissen Sie, es erscheint mir so lächerlich, dass ich sie Mrs. Hutton nennen soll. Oh, bitte nennen Sie mich Doris. Und Sie müssen mich Janet nennen. Ja, Miss Spence. Ich meine... Janet. Sie ist süß. Sagen Sie mir, Doris, sind Sie sehr, sehr glücklich? Ja, ich glaube. Und ich habe auch viel Glück. Glauben Sie das wirklich? Was wollen Sie damit sagen, Schwester Braddock? Dass ich der Behörde etwas mitzuteilen habe, was den Untersuchungsrichter interessieren wird. Guten Tag, Mrs. Hutton. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich so hereinplatze. Oh, Miss Spence, weil es mein freier Nachmittag ist, habe ich Ihrem Vater gesagt, dass Sie zum Tee zurück sein werden. Ja, ich gehe dann gleich. Möchten Sie eine Tasse Tee? Nein, danke sehr. Mrs. Hutton, ich verstehe ganz gut, was Sie von mir denken müssen. Eine dumme Person, die sich wichtig macht, dafür halten Sie mich, ich weiß. Aber in Anbetracht dessen, was sich ereignet hat, fühle ich mich voll aufgerechtfertigt, meine Pflicht getan zu haben. Was meinen Sie damit? In Anbetracht dessen, was sich ereignet hat. Ich glaube, ich sollte Sie warnen, Mrs. Hutton. Sie sind jung und leicht zu beeindrucken. Wir alle machen manchmal Fehler. Wovon reden Sie da? Ich habe vorhin Dr. Libbert getroffen. Er ist soeben von der Untersuchung gekommen. Der Gerichtsarzt hat ausgesagt, es ist Arsenik in der Leiche gefunden worden. Aber das ist ja ein Gift. Es hat fast gar keinen Geschmack, darum wird es von vielen Mördern verwendet. Jetzt ist aber genug, Schwester. Sie haben doch selber gesagt. Ich glaube, Sie sollten lieber gehen. Warum fallen alle über mich her? Ich habe ihr nur helfen wollen. Ich habe mir gedacht, ich muss dieses arme Kind da warnen vor der Gefahr, der sie sich aussetzt. Ich bitte, gehen Sie. Na, sagen Sie nur nicht, ich habe Sie nicht gewarnt. Sie werden schon sehen. Guten Tag. Was wird jetzt geschehen, Janet? Ja, ich glaube, es wird festgestellt werden müssen, wie das Gift dorthin kam, wo es gefunden wurde. Und dann, wenn ein Verdacht gegen jemand besteht, wird der Fall wohl vors Schwurgericht kommen. Janet, glauben Sie, ich meine, würde ihm etwas geschehen? Henry? Aber Henry hat doch nichts getan. Nein, aber angenommen, er hätte... Doris, so etwas dürfen Sie nicht sagen. Aber nur einfach angenommen. Nun ja, Sie wissen, was mit Leuten geschieht, die jemand ermordet haben. Das ist entsetzlich. Mein liebes Kind, so weinen Sie doch nicht. Es wird bestimmt alles gut werden. Janet, gibt's nicht irgendetwas, was er tun könnte? Das tut er ja. Er beantwortet die Fragen, die man ihm stellt. Er erklärt denen dort, warum er es nicht gewesen sein kann. Aber wenn er es nicht erklären kann, könnte er nicht irgendwohin weg und sich verstecken? Das könnte er vielleicht. Wenn's genug weit weg wäre. Ja, ich muss zurück zu meinem Vater. Er wird so ungeduldig, wenn ich mich zu seiner Schachpartie verspäte. Also auf Wiedersehen, meine Liebe, und sorgen Sie sich nicht. Sie werden sehen, morgen wird alles aufgeklärt sein und dann wird nichts mehr Ihren Himmel trüben. Ich möchte ein Gespräch nach London. Mayfair 8484. Ist dort Europafluggesellschaft? Ich möchte mich erkundigen wegen Fahrkarten. Wenn ich zwei Plätze in einem Flugzeug nehmen will, da kann ich das noch im letzten Moment tun. Wohin? Oh, nach Italien. Ja, Rom. Rom, das ist schon recht. Und Sie glauben, wenn ich mich erst heute Abend entschließe, dann... Wann geht das Flugzeug? Ja. Ich danke sehr. Ich danke Ihnen vielmals. Guten Abend, Liebes. Mit wem hast Liebste, du gerade... Liebste, die ist doch nichts. Ich habe gerade erst gehört. Ist das nicht furchtbar? Es ist furchtbar, weil es unmöglich ist. Und doch ist es geschehen. Aber wie? Frag mich nichts, Liebes. Sprechen wir nicht davon. Nicht jetzt. Es ist alles ein solcher Wirrwarr. Warum hast du es getan, Henry? Ihr scheint alle davon überzeugt zu sein, ich habe meine Frau ermordet. Erst einmal der Kronrichter bei der Untersuchung. Ob ich der armen Emily etwas in ihre Medizin getan habe. Und nachher schneidet mich der alte Johnson auf der Straße. Und jetzt kommst du mir damit, du! Oh, Henry! Ach, du hast dir vermutlich eingebildet, ich war so toll verliebt, dass ich wirklich alles getan hätte, um dich zu kriegen. Auch das! Es wäre Zeit, die Frauen würden begreifen, dass Männer ihretwegen nicht den Verstand nicht, verlieren. Henry, ach, zum nicht. Teufel hinein, ich weiß wirklich nicht, warum ich dich überhaupt geheiratet habe. Warum irgendein Mann, der klar im Verstand, irgendeine Frau heiratet. Ich habe genug davon. Teddy! Guten Tag. Ich war gerade im Vorbeikommen, dachte mir, ich sollte einen Augenblick hersehen, wie es hier geht. Vater scheint ganz wohlauf zu sein. Die Schwester fährt ihn soeben spazieren. Und Sie? Wenn ich heute Nacht wieder nicht schlafe, werde ich verrückt. Sie haben doch noch von dem Mittel, das ich Ihnen verschrieben habe. Es scheint nicht mehr zu wirken. Ich habe die grässlichsten Träume. Dann wache ich plötzlich auf. Könnten Sie mir nicht etwas geben, das mich wirklich schlafen macht? Ich könnte. Aber ich möchte lieber nicht. Sie wissen nicht, wie das ist, Dr. Lippert. Eine Nacht nach der anderen. Ich kann es einfach nicht länger aushalten. Die Symptome der Schlaflosigkeit zu beseitigen, dazu gehört nicht viel. Die Schwierigkeit besteht darin, die Ursache zu finden. Die zu finden und dann zu beseitigen. Also, die wird beseitigt werden. Am Freitag. Am Freitag? Ach so. Hassen Sie ihn denn wirklich so sehr? Es ist ihm doch nachgewiesen worden, dass er Emily getötet hat. Wie können Sie da von mir erwarten, dass ich ihn nicht hasse? Aber Sie und er Sie waren doch so gute Freunde. Nie! Ich habe immer gefühlt, dass da irgendetwas nicht richtig war. Und doch hat Emily immer gemeint, wenn sie einmal stirbt, sollten sie und Henry heiraten. Heiraten? Das ist ja unerhört. Wie können Sie nur? Ich wiederhole bloß, was Emily sagte. Mehr als einmal, wenn ich mich erinnere. Von mir zu reden, als wäre ich eins von diesen Weibern, mit denen er es getrieben hat. Als wäre ich so eine Schlampe, die sich mit jedem Mann ins Bett legt, der daherkommt. Das ist doch widerlich! Ich will nichts davon hören! Sich so aufzuregen, wird Ihnen nicht zum Schlaf verhelfen. Entschuldigen Sie, Dr. Lippert. Entschuldigen Sie sich nicht bei mir, entschuldigen Sie sich bei sich selbst. Schließlich sind Sie es, die an Schlaflosigkeit leidet. Und ich kann Ihnen von einer anderen erzählen, die auch schlaflose Nächte verbringt. Und das ist die, die er tatsächlich geheiratet hat. Denken Sie je an das Kind? Heinrichs Kind? Es ist kein Spaß, das Kind eines Verbrechers zu sein. Ich bin noch immer nicht überzeugt, dass Henry ein Verbrecher ist. Sie halten ihn noch immer nicht für schuldig. Nach allem, was bei dem Prozess herausgekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, dass Henry das getan hat. Dann? Ja, dann also wer? Warum nicht Emily selbst? Emily? Nein. Emily hätte nie Selbstmord begangen. Sie war nicht diese Art von Mensch. Also ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht, als Sie das vor Gericht sagten. Zu mir hat sie oft davon gesprochen, dass ihr das Leben eine Last ist, dass sie am liebsten allem ein Ende machen möchte. Ich habe sie nie so etwas sagen hören. Nie. Und Schwester Braddock wollte auch nichts dergleichen gehört haben, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, was Schwester Braddock ausgesagt hat. Und es ist mir gleichgültig. Hatten wir es nicht gleichgültig. Es hat großen Eindruck auf die Geschworenen gemacht. Jemand, der Tag und Nacht um Emily war, fast 2 volle Jahre lang. Und sie sagt, sie hat von ihr auch nie nur eine Andeutung von Selbstmord gehört. Und vor allem auf Selbstmord stützte sich die Verteidigung. Mich interessiert nicht, worauf sich die Verteidigung stützte. Mich interessiert die Wahrheit, die Gerechtigkeit. Wenn Sie mich beschuldigen, dass ich gelogen habe, einfach nur, weil ich diesen Unmenschen hasse. Oh Gott, warum lassen Sie mich so toben? Warum bringen Sie mich nicht zum Schweigen? Die Leute lassen sich für gewöhnlich nicht zum Schweigen bringen. Ich meine das hier gar nicht wirklich. Ich komme einfach in Aufregung und dann geht's wie von selbst weiter. Kennen Sie dieses grässliche Gefühl? Gott, ich wollte, das Ganze wäre vorbei. Vorbei? Sie scheinen zu glauben, die Sache ist wie etwas in einem Film oder in einem Roman. Sie glauben, dass sie einen Schluss hat. Um 8 Uhr morgens am Freitag, genau gesagt. Aber das wird nicht das Ende sein. Was wollen Sie damit sagen? Das ist doch klar. Im wirklichen Leben gibt es keine Schlüsse, nur Übergänge. Nur eine Aufeinanderfolge neuer Anfänge. Hatten wird gehängt werden. Aber bilden Sie sich nicht ein, dass Sie dann von ihm befreit sein werden. Auf die eine oder andere Art geht das Ganze weiter. Und das Einzige, was Sie tun können, ist, dass Sie entscheiden, ob es auf die denkbar schlechteste Art weitergehen soll. Oder auf eine andere. Was für eine andere? Das müssen Sie sich selbst fragen. Ich weiß nur, dass die Art, wie es jetzt geht, die schlechteste ist. Sie können nicht schlafen. Und Hatton wird für etwas gehängt werden, das er nicht getan hat. Aber es wurde bewiesen. Ohne dass es mich überzeugt hat. Das ist Unsinn, zu behaupten, dass es Selbstmord war. Schwester Braddock hat Emily nie davon sprechen hören und ich auch nicht. Gut, also nehmen wir an, dass Sie recht haben. Ich weiß, dass ich recht habe. Sie wissen, es war nicht Emily. Und ich weiß, es war nicht Henry. Da muss es also durch irgendetwas anderes herbeigeführt worden sein. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich will auf eine Möglichkeit kommen, Sie zum Schlafen zu bringen. Sie können nicht schlafen, weil jemand in Ihrem Kopf sitzt und die Seiten immer stärker anspannt. Also werden Sie diesen jemand los. Öffnen Sie die Tür und weisen Sie ihn hinaus. Dann wird die Spannung nachlassen. Mrs. Hutton möchte Sie sprechen, Miss. So? Na, führen Sie sie herein. Oh, Herr Doktor. Ist mit Ihnen selbst alles in Ordnung? Ja, danke, Doktor. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, Janet, dass ich herkomme. Nicht im geringsten. Es freut mich außerordentlich. Sie haben ihn heute besucht, nicht wahr? Ja. Ich war heute Vormittag dort. Oh, Dr. Lippe, das war so entsetzlich. Seine Hände waren ganz blutig. Blutig? Weil er so an die Tür geschlagen hat. Er will, dass man ihn mit dem Gefängnisdirektor sprechen lässt. Als ob das etwas nützen würde. Nicht wahr, Dr. Lippert? Sie glauben doch, dass er unschuldig ist. Sie wissen ja, ich glaube es. Und dabei quälen ihn die dort noch. Sie halten ihn eingesperrt. Sie sagen ihm, wann es geschehen wird. Und diese grässliche Uhr schlägt und schlägt immer zu, bis er wahnsinnig wird. Schon recht. Jetzt dürfen Sie ruhig weinen. Aber ich hoffe, Sie haben nicht geweint, während Sie bei ihm waren. Nein. Ich habe mich erinnert, was Sie gesagt haben. Ich habe mich sehr bemüht, nicht zu zeigen, wie mir zumut ist. Aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied für ihn gemacht hat. Er kann an nichts anderes denken, als an das, was mit ihm geschehen wird. Alles andere ist ihm gleich. Es existiert einfach nicht für ihn. Nicht einmal ich. Nicht einmal das Kind. Das war alles so ganz anders, bevor die Berufung abgelehnt wurde. Es war so wundervoll. Als hätten wir einander früher gar nicht wirklich geliebt. Und jetzt ist das alles weg. Jetzt ist nichts mehr da. Nur das Grässliche, das immer näher und näher kommt. Ich weiß, Sie halten ihn für schuldig, Janet. Es ist bewiesen worden. Ja, es ist bewiesen worden. Aber ich schwöre Ihnen, dass er es nicht getan hat. Ich weiß, er hat es nicht getan. Wie können Sie von mir erwarten, dass ich gegen das ganze Beweismaterial... Ja, gerade deswegen bin ich hergekommen, um darüber mit Ihnen zu reden, Janet. Sie waren doch so gut befreundet mit ihm. Sie könnten ihm jetzt noch helfen. Ich? Ja, Sie haben ihn doch gern gehabt. Was hat das mit dem Beweismaterial zu tun? Wenn Sie nur hingehen und sagen würden, dass es ein Irrtum war. Ein Irrtum? Was war ein Irrtum? Dass sie nie davon gesprochen hat, sich umzubringen. Wenn Sie denen sagen würden, Janet, dass sie das nicht wirklich gemeint. Ich habe es aber gemeint. Es ist absolut wahr. Aber Janet... Es ist mir ganz gleich, was andere Leute sagen. Ich persönlich habe Emily nie davon sprechen hören. Nein, nie. Aber wenn andere Leute es gehört haben, das bedeutet doch, dass es wahr ist. Also würden Sie keine Unwahrheit sagen. Oh, Janet, bitte, bitte. Greifen Sie mich nicht an! Sie betapsen und abschlecken wie die Hunde, wie die Affen. Und das dann Liebe nennen. Und jetzt schickt er es her. Um Gnade, Vincent. Er hat mich nicht hergeschickt. Ich bin von selbst gekommen. So, sie ist von selbst gekommen. Seine kleine Hur. Janet. Wegen der den Kopf verloren, ja. Sie süße kleine Schlampe, die sich so gar nicht auskennt in Kunst oder Literatur. Aber sie kennt sich sehr gut aus in gewissen anderen Dingen. Janet. So ist recht. Nehmen Sie sie nur in Schutz. Sie hätten selber nichts gegen ein bisschen Betapsen und Abschlecken, was? Das könnte Ihnen so passen. Und da soll ich hingehen und sagen, ich habe gelogen, damit ihr beide weiter eure Schweinereien treiben Janet, könnt. Janet, wie können Sie nur so sprechen? Ihr habt es nicht erwarten können. Ihr habt einander nicht einmal die Möglichkeit gegeben, zu entdecken, was wirkliche Liebe ist. Sich betapsen und abschlecken, das war das Einzige, worum es euch zu tun war. Dafür dürfen Sie jetzt die Mutter eines Kindes werden, das einen Verbrecher zum Vater hat. Einen Mann, der gehängt werden wird. Denn das wird er werden. Gehängt. Gehängt. Aufgehängt. Am Hals. Bis er tot ist. Oh, Sie sind's. Helfen Sie mir, lieber, um Gottes Willen, helfen Sie mir. Ich kann Ihnen nur gegen Sie selbst helfen. Was heißt das gegen mich selbst? Ich kann Sie nur davon abhalten, sich selbst zu quälen. Mehr kann ich nicht tun. Aber lieber, jetzt sind es nur noch 2 Tage. Nur noch etwas mehr als 40 Stunden. 40 Stunden! Zeit genug, sich mit den Tatsachen abzufinden. Lieber, ich hab's nicht getan. Glauben Sie mir nicht. Ich glaube Ihnen. Und da sind Sie dennoch der Ansicht, dass das, was geschehen ist, vernünftig ist? Nicht nach unserem Alltagsmaßstab. Aber wenn es hingenommen und gewollt werden kann, dann gilt ein anderer Maßstab. Sie meinen, Unrecht kann sogar Recht werden? Für das Opfer. Nicht für den Richter oder für jemand, der es mit ansieht. Natürlich, in gewisser Hinsicht ist das alles nicht ganz so ungerecht. Ich habe Emily nicht getötet, aber ich habe sie gewiss gequält. Ich wusste, wie unglücklich sie war, und ich habe, was sie litt, hingenommen. Ich habe es gewollt. Und ich habe es immer weiter gewollt, weil ich nicht bereit war, auf meine Vergnügungen zu verzichten. Es ist schrecklich, was für ungeheuerliche Dinge man zu tun bereit ist, nur um sich ein bisschen zu amüsieren. Das alles kam einem zurzeit so belanglos und entschuldbar vor, aber jetzt weiß ich's besser. Und jetzt ist zu spät. Es ist nie zu spät, die Wahrheit zu erkennen. Glauben Sie, wird uns allen zuteil, was wir verdienen? Was denn sonst? Und doch kann ich nicht glauben, dass ich irgendwie schlechter bin als eine Menge anderer Leute, die ich kenne. Was tun die in diesem Augenblick? Fasane schießen oder ihren Börsenmakler telefonieren? Sie reden wie das Buch Hiob. Als ob gute Menschen immer reich und gesund sein müssten und schlechte Menschen immer arm und voller Geschwüre. Aber das ist einfach kindisch. Fasane schießen oder seinem Börsenmakler zu telefonieren, ist nicht unbedingt der Lohn der Tugend. Im Gegenteil, es ist vielleicht eine Strafe. Denn wer seine Zeit mit solchen Dingen verbringt, kann sie mit nichts anderem verbringen. Das ist Dr. Lebert. Ich werde ihm öffnen gehen. Guten Abend. Guten Abend. Darf man fragen, was Sie zu so später Stunde noch hierher führt? Na, es muss eine recht unangenehme Nacht für Sie sein. Ich dachte mir, Sie hätten vielleicht doch gern eine Injektion. Wozu? Damit Sie schlafen. Ich bin zwar im Allgemeinen nicht sehr dafür, aber unter diesen Umständen könnte Ihnen etwas geben, das Sie fast 24 Stunden von gar nichts wissen. Danke. Ich halte lieber die Augen offen. Wie spät ist es? 3 Uhr. Was? Schon so spät? Nur noch 5 Stunden. Sterben Menschen je vor Angst? Ich glaube, es kann vorkommen. Aber das Herz müsste natürlich sehr schwach sein. Ach, dieses blöde Lexikon. Nie sagt's einem, was man wirklich wissen will. Zum Beispiel was? Wenn ein Mann gehängt wird, wie lange dauert es da, bis er tot ist? Tja, das kommt darauf an. Wenn man ihm nur einfach eine Schlinge um den Hals legt und ihn von seinem eigenen Gewicht erwürgen lässt, stirbt er vielleicht erst nach 5 oder 10 Minuten. 5 oder 10 Minuten? Heutzutage wird das natürlich nicht mehr so gemacht. Man lässt den Mann 2 oder 3 Meter tief fallen, bevor der Strick sich spannt. Der Ruck bricht ihm das Genick. Glauben Sie, er verdient es, so leicht zu sterben? Ich glaube überhaupt nicht, dass er es verdient, zu sterben. Ich weiß, warum Sie das sagen. Nur um mich zornig zu machen. Nur damit ich sage, wie sehr ich ihn hasse. Das gehört zu Ihrem feinen Plan. Zu was für einem Plan? Sie wollen, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue. Dass ich Sachen sage, die ich gar nicht sagen will. Aber diesmal tue ich Ihnen den Gefallen nicht. Sie können von ihm reden, so viel Sie wollen. Ich werde kein Wort sagen. Es wäre noch immer möglich. Was wäre möglich? Einen Aufschub der Hinrichtung zu erwirken. Warum sollte sie aufgeschoben werden? Wenn etwa eine ganz neue Tatsache an den Tag käme. Wollen Sie mich am Ende so weit kriegen, dass ich tue, was Doris wollte? Ich sage Ihnen, Emily hat nie die Absicht geäußert, sich zu töten. Doch, das hat sie. Aber ich glaube nicht, dass sie die Absicht ausgeführt hat. Nein, natürlich nicht. Sie ist getötet worden. Aber nicht von Hutton. Es wurde bewiesen. Die Geschworenen glaubten, dass es bewiesen wurde. Aber glauben Sie das? Überlegen Sie einmal, Janet. Ich kann natürlich ganz gut verstehen, dass Sie nicht einschlafen wollen, bevor Sie sich nicht sicher fühlen. Aber haben Sie sich je Zeit genommen, darüber nachzudenken, was das Wort bedeutet? Sicher wovor? Sicher in welcher Hinsicht? Sicher vor dem Todsein zum Beispiel und sicher davor, aus Todesfurcht wahnsinnig zu werden, weil Sie sich geweigert haben, der Todesgefahr ins Auge zu sehen. Und weil Sie sich dieser Weigerung wegen schuldig fühlen. Und heißt das, dass Sie in dem Elend Ihres Wahnsinns nicht in Versuchung kommen werden, ein Ende mit sich zu machen? Aber das wäre wiederum der Tod. Sie laufen vor Tod und Wahnsinn davon, aber wohin laufen Sie? In Wahnsinn und Tod. Ich werde darüber nachdenken. Ich bin entsetzlich durstig. Wollen Sie nicht auch was trinken? Danke, ja. Das ist keine schlechte Idee. Warten Sie, ich bringe es Ihnen. Bemühen Sie sich nicht. Ich gieße mir selbst ein. Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Der Morgen dämmert schon. 2 Minuten vor 8. Nur noch 2 Minuten. Nicht länger. 2 Minuten. Dann sind Sie in Sicherheit. Dann bin ich in Sicherheit. Jetzt muss schon alles bereit sein. Der Strick, die Fesseln. Und da kommt schon der Gefängnisdirektor und der Geistliche. Sie gehen durch den Korridor. Es ist nicht weit. Nur ein paar Schritte. Und jetzt sind Sie vor der Tür. Jemand steckt den Schlüssel ins Schloss. Die Tür öffnet sich. Da ist er. Nur weil sie 22 war. Nur weil sie diesen Mund hatte. Und diese Haut. 8 Uhr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon gut. Jetzt können Sie ruhig schlafen. Schwester. Entspannen Sie sich. Jetzt fühlen Sie sich doch sicher, nicht wahr? Doktor? Die Injektion. Machen Sie Ihren Arm frei. Schwester, das Gummiband. Sicher, ja. Jetzt. Die Spritze. So. Sagen Sie mir, Janet, wie haben Sie es eigentlich gemacht, dass sie das Gift genommen hat? Ich hab's in den Café getan. Sie haben gedacht, er wird Sie fragen, ob Sie ihn heiraten wollen. Ja. Nein. Sie glaubten, er liebt Sie so sehr, wie Sie ihn liebten. Es ist so grässlich. So erniedrigend. Schon gut, ich will Sie nicht weiter quälen. Halten Sie nur einen Augenblick ganz still. Es tut nicht weh. Nur ein kleiner Stich, das ist alles. Ja. So, schon vorbei. Liegen Sie ganz still und lassen Sie sich einfach gehen. Sie werden gleich schlafen. Schlafen. Bitte, Schwester, haben Sie genaue Zeit? Ich habe nämlich meine Uhr etwas vorgestellt. Es ist genau 7:06. Danke. Dann bitte ich Sie jetzt, mir ein Gespräch mit dem Justizministerium zu vermitteln. Die Nummer ist 4656.